SWR 2 Wissen. Welt am Draht. Thema heute: verteiltes Rechnen. Mit Michael Stein. Willkommen. Kaum zu glauben, welche Rechenleistung mittlerweile in einem modernen PC steckt. Selbst ein Taschencomputer im Mini-Format leistet heute deutlich mehr als so mancher Großrechner aus den Anfängen der Computerei. Außerdem sind inzwischen aber auch immer weniger Computer reine Inselsysteme, denn immer häufiger sind sie mit anderen Computern zu kleineren Netzen, zum Beispiel in einer Firma, zusammengeschlossen oder werden durch das Einwählen ins Internet zu einem Teil dieses weltumspannenden Netzes. Eine weltweite Verbindung leistungsfähiger Computer kann auf der einen Seite sehr nützlich sein, weil komplexe Aufgaben nicht mehr in einem Rechenzentrum erledigt werden müssen, sondern dort gerechnet werden können, wo ein Computer gerade freie Kapazität meldet. Weil Daten nicht mehr zentral gespeichert werden müssen, sondern sich dort befinden können, wo Platz vorhanden ist. Aber die Vernetzung von Ressourcen birgt auch Gefahren, weil Eindringlinge leichtes Spiel haben und sich schädliche Programme in Windeseile epidemieartig ausbreiten können. Einige Facetten des verteilten Rechnens wollen wir uns in den nächsten knapp 30 Minuten ein wenig näher anschauen. Das Thema. Ob in der Klimaforschung oder bei Genanalysen. Immer häufiger werden Computer dazu verwendet, reale Abläufe erst zu simulieren, um sie so besser verstehen zu können. Manche Computersimulationen dauern so lange, dass selbst so mancher Supercomputer davor kapitulieren muss. Wenn man die Simulation aber in kleine Stücke zerteilt und diese Aufgaben an ausreichend viele PCs verteilt, dann kann man mit diesem Prinzip sogar extrem komplexe Probleme lösen. Und genau dabei kann jeder private PC helfen. Denn im Normalbetrieb wird nur ein verschwindend geringer Teil der maximalen Leistungsfähigkeit eines PCs ausgenutzt. Warum also nicht ungenutzte Kapazitäten zur Lösung wissenschaftlicher Probleme zur Verfügung stellen? Das SETI-at-Home-Projekt sucht beispielsweise nach möglichen außerirdischen Zivilisationen. Dazu werden die Daten eines Radioteleskops untersucht. In anderen Projekten geht es um Krankheitsbekämpfung, werden kryptografische Probleme gelöst oder werden mit der Rechenkraft vieler einzelner Computer gleichzeitig Stellungen im Schach berechnet, im Wettstreit gegen einen menschlichen Gegner. Holger Bruns stellt uns die spannendsten Projekte dieser Art vor. Wissenschaftliche Arbeit besteht heutzutage meist aus dem Sammeln und Auswerten von Daten. Eine schier endlose Datenflut prasselt täglich auf die Rechenzentren dieser Welt hernieder. Gigabytes und Terabytes. Die neue Sprache, in der die Dinge ausgedrückt werden, welche die Menschheit bewegen. Medizinische Fortschritte bei der Krebsbekämpfung. Mathematische Verfahren zur Verschlüsselung privater Datengeheimnisse. Rechenmodelle zur Klimavorhersage. Suche nach den Ursprüngen des Universums. Leben auf fremden Planeten. Dies sind musikalisch gewordene Datenströme amerikanischer Voyager-Sonden, die für uns Menschen den Jupitermond Io belauschten. Ein Rinnsal nur in den Datenfluten, die beherrscht werden wollen. Einzelne Computer, selbst moderner Bauart, schaffen das nicht mehr allein. Aber gemeinsam können sie ihre Rechenkräfte bündeln. Rechenkraft.net. Diese Website hat ihre Vision zum Namen. Michael Kepler ist ihr Betreiber. Distributed Computing hat für mich begonnen, als ich irgendwann vor 3 Jahren mal im Internet eine Webseite gefunden habe, auf der eine Gruppe von jungen, computerbegeisterten Menschen dazu aufgerufen hat, einen vorgegebenen Code zu brechen. Dieser Code war so gestaltet, dass es nicht gerade einfach war, den mit einem Computer allein zu knacken. Deshalb wurde dazu aufgerufen, dass sich dort viele Menschen beteiligen. Wer sich für verteiltes Rechnen interessiert, also Distributed Computing, der muss schon ein ziemlich eingefleischter Computerfreak sein. denn für den hier nicht Eingeweihten ist Distributed Computing langweilig, sterbenslangweilig sogar. Da steht auf dem Schreibtisch ein Computer, ein Mac, ein PC oder gar eine Workstation. Wird das Gerät nicht benutzt, läuft der Bildschirm schoner. Distributed Computing nutzt solche sogenannten Idle-Zeiten aus. Der ansonsten nicht benutzte Computer lädt sich über das Internet einige Datenpakete, führt darüber einige Berechnungen aus und schiebt die errechneten Daten über das Internet wieder zurück an den Absender. Der eigentliche Benutzer des Computers kriegt von alledem nichts mit. So wie der jährliche Obolus an die Krebsforschung etwa, ist Distributed Computing eine Sachspende in Form von Rechenzeit. Kurz danach habe ich auch noch andere Projekte im Internet kennengelernt, die diese Technik verwenden, unter anderem das SETI at Home Projekt, bei dem nach Außerirdischen gesucht wird. So in etwa könnte sich die Menschheit in rund 100 Lichtjahren Entfernung anhören, wenn man dort eine riesige Antenne auf die Erde richtet. Morsezeichen waren die ersten Radiosignale, die schon vor rund 100 Jahren ausgesendet wurden und nun als Botschafter der Menschheit dem Universum verkünden, auf der Erde gibt es eine technische Zivilisation. Es ist schwer vorstellbar, dass diese die einzige im Universum ist, denn es gibt ungezählt viele Sterne allein in unserer Milchstraße. Grund genug für die Wissenschaftler des SETI-Projektes, ihrerseits den Himmel nach Radiosignalen künstlichen Ursprungs abzuhorchen. Radioteleskope liefern gigantische Datenmengen, die von Freizeitforschern rund um den Globus im Projekt SETI at Home weiterverarbeitet werden. Michael Kepler. Das ist auch ein Projekt, was eine sehr große Faszination hat. Da machen inzwischen bereits über 4 Millionen Nutzer mit. Dort wird in den Daten von einem Radioteleskop in Arecibo nach Signalen gesucht, die möglicherweise auf außerirdische Zivilisationen hindeuten. SETI at Home fiebert also einer Jahrhundertentdeckung entgegen. Doch je länger die Außerirdischen auf sich warten lassen, desto enttäuschter ist auch Michael Kepler. Deswegen habe ich auch nach einer gewissen Zeit einfach wieder damit aufgehört, weil ich selber auch nicht mehr so den Sinn darin gesehen habe, auch wenn es am Anfang sehr faszinierend ist, und habe mich dann anderen Projekten zugewendet, da mit der Zeit auch immer mehr Projekte dieser Art entstanden sind. Zum Beispiel gibt es inzwischen relativ viel in der Medizinforschung oder in der Biologie, wo zum Beispiel nach Medikamenten gesucht wird, bei denen relativ aufwendige Simulationen notwendig sind, um die Wirkung der Medikamente bestimmen zu können. Folding at Home ist ein solches Projekt. Es geht dabei um die Frage, wie medizinisch wirksame Eiweißmoleküle geformt sind. Das lässt sich heute berechnen und dürfte sicherlich erfolgreicher sein als das altehrwürdige SETI at Home mit seinen abwesenden Außerirdischen, die sich von uns Menschen nicht sonderlich unterscheiden dürfen, um von uns gefunden zu werden. SETI at Home sucht nach einer zweiten Menschheit. Sie muss auf einer Erde leben, die unserer ziemlich gleicht. Die Außerirdischen müssen wenigstens so ähnlich denken und handeln wie wir. Sie müssen elektronische Technik bauen und damit etwas tun, was die Menschheit selbst erst seit wenigen Jahrzehnten wirklich beherrscht. Je mehr Bedingungen dieser Art erfüllt sein wollen, desto unwahrscheinlicher ist der Erfolg von SETI at Home. Die Website des SETI Institute mit einem nachdenklichen Zitat ihrer Astrobiologin Jill Tarter. This is a very good opportunity to look at whether. Dies ist eine sehr gute Gelegenheit, danach zu sehen, ob alles immer exakt so abläuft wie auf der Erde mit ihrem komplexen und intelligenten Leben. Wir sagen, wenn sich Leben entwickelt wie hier, muss es anderswo genauso sein. Ich denke aber, die Natur ist erfinderischer als einige unserer Wissenschaftler. I think nature's more inventive than some of our scientists. Bleiben uns also die irdischen Dinge. Distributed Computing hat viele Gesichter und natürlich gibt es nicht nur die hehre Wissenschaft, sondern auch eine dunkle Seite. Regelmäßig kursieren im Internet sogenannte Computerwürmer, die sich von Rechner zu Rechner fortpflanzen und hinter dem Rücken der rechtmäßigen Besitzer installieren, was des Hackers Herz begehrt. Von Computerwürmern gehackte Rechner sind heutzutage die maßgebliche Quelle für Spam, also für die unerwünschte Werbung per E-Mail. Das sagt der amerikanische Anti-Spammer Aktivist Julian Heck. We're seeing more and more of this problem where spammers will. Wir sehen mehr und mehr das Problem, dass Spammer die Verwundbarkeit der Software von Microsoft ausnutzen. Sie installieren auf den Systemen sogar ihre eigene Software. Diese Software kann für Verschiedenes benutzt werden. Man kann damit spammen oder sie anderweitig als Hacking-Tool einsetzen. Da gibt es viele Verwundbarkeiten. Es sieht so aus, als seien die meisten Rechner am Netz verwundbar. Und mehr Spammer finden das auch heraus, um so ihre Mails zu versenden. Die technische Bedingung für diese Form des verteilten Rechnens ist einfach. Die Rechner müssen always on, also ständig mit dem Internet verbunden sein. Professionelle Spam-Gangs betreiben elektronische Dirigenten, die zwischen den unfreiwillig beteiligten Rechnern ständig umschalten. Auf diese Weise können täglich bis zu 30 Millionen Spam-E-Mails aus allen Ecken des Netzes abgefeuert werden. In den meisten Ländern ist diese Art des Computermissbrauchs zwar illegal, zu befürchten haben die Spammer aber trotzdem nichts. Jürgen Schmidt, Chefredakteur des Sicherheitsportals Heise Security. Selbst die Server im Hintergrund, die die Seiten bereithalten oder von denen die Spam-E-Mails kommen, werden wahrscheinlich keinen direkten Hinweis auf die Identität des Angreifers liefern. Also ich selber halte die Chancen, den Angreifer zu ermitteln, für relativ gering. Auf diese Weise dient das Distributed Computing sogar der Mafia, wie die New York Times berichtet. Mit Tausenden von gehackten Rechnern werden Schutzgelder von Online-Casinos erpresst. Entweder zahlen sie oder ein verteilter Angriff legt ihre Rechner lahm. Kriminelle Aktivitäten dieser Art sind Folge Vernachlässigkeit. Jeder Computerbesitzer kann sich davor bewahren, unfreiwilliger Teil eines Mafia- oder Spammer-Netzwerks zu sein. Julian Haig. Well, if you have a decent firewall, wenn Sie eine anständige Firewall haben, wird die Sie davor schützen, infiziert zu werden, weil die Leute ihre Netzwerkdienste gar nicht erst sehen oder alle anderen Dienste, die Windows voreingestellt anbietet. Die Rechenleistung verteilter Rechner begrenzt sich jedoch durch deren Anzahl. Das ist der Pferdefuß bei allen Anwendungen, auch bei den legalen, zu denen zum Beispiel der Sport gehört, Verschlüsselungen zu knacken. Schlüssellänge mit 40 Bit schafft jeder moderne PC in einigen Stunden. Bei 56 Bit wird es schon kritisch, denn diese Länge ergibt 65.000 Mal mehr Möglichkeiten. 65.000 Rechner lassen sich im Netz noch auftreiben. Wird die Schlüssellänge aber auf 128 Bit erhöht, ist der Code auch durch Distributed Computing nicht mehr zu knacken. Michael Kepler. Ja, die technischen Grenzen des Distributed Computing tauchen immer dann auf, wenn man ein Problem nicht mehr wirklich in kleine, überschaubare und vor allen Dingen parallelisierbare Einzelschritte zerlegen kann. Zum Beispiel ist das beim Projekt Folding at Home schon ein Problem, da dort die Vorhersagen der räumlichen Proteinstruktur zeitlich aufeinander aufbauen. Und deswegen werden dort auch relativ kurze Zeitlimits gesetzt für das Einsenden von Berechnungsergebnissen, damit andere Computer auf diesen Daten schon wieder aufbauen können. Es handelt sich auch meistens um sehr spezifisch angepasste Programmversionen, die bei solchen Projekten verwendet werden. Und manche Probleme, die man eventuell durch Distributed Computing schneller lösen könnte, sind bis heute noch gar nicht parallelisiert worden, weil das programmatisch einfach zu schwierig ist. Was bleibt, ist das Zusammengehörigkeitsgefühl der Rechenzeitspender. Sie feierten schon so manch wilde Party, auf denen jedoch lang ersehnte Stargäste bis auf Weiteres fehlen, die Außerirdischen via City at Home. Ihre Signale wurden nie gefunden, trotz geballter Rechenkraft. Michael Kepler lässt seine Rechner davon unbeirrt weiterlaufen. Dabei sein ist eben alles. Viele von diesen Projekten haben noch damit zu kämpfen, dass die Berechnungen, die dort laufen, eher Grundlagenforschungscharakter haben und deswegen nicht gleich vorweisbare Ergebnisse da sind. Die Simulation von Proteinfaltungsstrukturen beim Projekt Folding at Home zum Beispiel ist aber bereits die bisher längste durchgeführte Computersimulation von Proteinfaltungsvorgängen und kann damit eben auch Forschern schon deutlich neue Einblicke in die Vorgänge geben. Ich möchte konkret erreichen, dass ich mit meiner Webseite andere Menschen hier in Deutschland und auch in anderen Ländern informieren kann, wie man sich selbst an der Forschung beteiligen kann, wie man selbst mit relativ geringem Einsatz an solchen großen Projekten mitarbeiten kann und hoffentlich der Menschheit ein bisschen weiterhelfen kann. Übrigens soll jetzt sogar eine Suchmaschine im Internet auf diese Weise entstehen. Viele Internetnutzer sollen dabei ihre nicht genutzte Rechenzeit zur Verfügung stellen, um im Internet nach Informationen zu suchen. Die gefundenen Daten sollen dann in einer gigantischen Datenbank, einer Art Übersuchmaschine, zusammengefasst werden. Wer sich auf den Seiten des Projektes aber ein wenig umschaut, dem werden die Haare zu Berge stehen. Denn Erfahrungen mit dieser Art von Projekt haben die Entwickler nicht. Und so können sie potenziellen Teilnehmern auch nichts über die Risiken sagen, die eine Teilnahme an diesem Projekt möglicherweise haben könnte. Denn schließlich erlaubt man als Teilnehmer an einem solchen Projekt anderen, sich auf dem eigenen Computer Rechenzeit zu reservieren. Was dabei genau im Inneren des eigenen Computers abläuft, das weiß der Benutzer selber nicht. Und wenn es nicht mal die Entwickler genau sagen können, dann ist wohl eher Vorsicht angebracht. Wenn Sie sich übrigens selber ein Bild der Internetprojekte machen wollen, über die wir bisher gesprochen haben, dann finden Sie alle Internetadressen auf unserer Homepage. Und wie Sie dorthin finden, das sage ich Ihnen wie immer am Schluss der Sendung. Und wir bleiben beim Thema. Auch um verteilte Ressourcen geht es dabei. Allerdings ist es hier weniger die Rechenzeit oder Kapazität anderer Rechner, die dabei gefragt ist. Es geht um den Speicherplatz. Sicher haben Sie auch schon so einiges über den illegalen Musikdownload aus dem Internet gehört, gesehen oder gelesen. Dabei schließen sich Hunderttausende von Nutzern zusammen und tauschen Musik. Musik, die sie vorher entweder ebenfalls getauscht haben oder solche, die sich auf ihren CDs befindet, die im Regal stehen. Spätestens seit einigen Tagen sollten alle wissen, das ist in höchstem Maße illegal, denn das neue Urhebergesetz verbietet das Verteilen urheberrechtlich geschützter Werke an andere. Immer mehr Musik-CDs kommen zudem mit einem Kopierschutz in den Handel. Und auch wer diesen Kopierschutz knackt, um die CD zu kopieren, der muss mit Problemen rechnen. Strafe droht zwar nicht, Schadenersatzforderungen der Musikindustrie können aber folgen. Nach der Musikindustrie kommt jetzt aber noch ein zweiter Bereich der Unterhaltungskonzerne immer stärker ins Visier der illegalen Tauscher. Es sind komplette Spielfilme, die da im Internet zu haben sind, lange bevor sie in die Kinos kommen. Mittlerweile gibt es Tauschbörsen, deren Nutzer sich regelrecht auf Filme spezialisiert haben. Dabei werden die Systeme immer perfekter. Der Download eines nicht selten etwa 900 Megabyte umfassenden Spielfilms kann nämlich gleich von mehreren Nutzern gleichzeitig erfolgen, damit es schneller geht. Verteilte Ressourcen eben. Wie ein Schneeball werden es so immer mehr Tauschbörsenbesucher, die einen bestimmten Film anderen anbieten. Woher aber kommt dieses Material? Wie gelangen Nutzer der Tauschbörsen an Filme, die noch nirgendwo gezeigt wurden, um diese dann anderen zum Tausch anzubieten? Frank Patalon, Ressortleiter Netzwelt bei Spiegel Online. Nach allerneuesten Erkenntnissen ist es so, dass die bei weitem meisten Kopien von Filmen, die wirklich vorab in die Börsen wandern, aus Kreisen der Filmindustrie selber kommen. Da gibt es eine brandaktuelle Studie, die von den AT&T Labs vorgestellt wurde in der letzten Woche. Danach reden wir über etwa 80% aller Filme, die wirklich aus Kreisen der Filmindustrie nach draußen geleckt werden. Es wäre nun sehr spekulativ, wenn man mutmaßen würde, die Filmindustrie würde diese Filme in voller Absicht ins Netz stellen, um schon möglichst früh damit zu beginnen, ein gewisses Interesse für einen neuen Film zu wecken. Aber fragen muss man sich schon, wie eine solche hohe Zahl von 80% zustande kommt. Wer also sind diese Menschen, die immer die neuesten Filme haben und über die die Filme schließlich ins Netz gelangen? Zwei große Gruppen gibt es da. Die erste besteht aus gut organisierten Leuten, die sich mit dem Vertrieb den einen oder anderen Dollar nebenbei verdienen. Sie arbeiten zum Beispiel in Kopierwerken, in denen die Filme für die Kinos vervielfältigt werden. Kein Wunder also, dass die Filmindustrie die mehreren Rollen, auf denen sich ein Kinofilm befindet, mittlerweile nicht mehr komplett in ein Kopierwerk gibt, sondern die Rollen auf verschiedene Werke verteilt. So soll verhindert werden, dass jemand den kompletten Film schon frühzeitig kopieren, verkaufen und ins Netz stellen kann. Und trotzdem tauchen die Filme nach wie vor frühzeitig in exzellenter Qualität in den Tauschbörsen auf. Frank Patalon von Spiegel Online. Auf der anderen Seite gibt es Angestellte der Filmindustrie, die wie ganz normale P2P-User die Sache aus Begeisterung im Endeffekt zum Schaden ihrer eigenen Industrie wirklich verbreiten. Es gibt einige Fälle, die inzwischen gerichtskundlich sind, mit Geständnissen von Leuten, die auch wirklich erwischt wurden. Die Filmindustrie bestreitet nicht, dass sowas vorkommt, die bestreitet aber die Größenordnung. Die sagt, dass die eigenen Leute natürlich nur eine Minderheit wären. Wobei augenfällig ist, dass etwa 20% aller Filme, das sagen verschiedene Studien, die vorab in die Netze wandern mit einer guten DVD-Qualität oder einer DivX-Qualität, wie man da sagt, aus Kreisen von Leuten kommen, die vorab DVD-Kopien bekommen zur Begutachtung für die Oscar-Anwärter. die jedes Jahr so auf der Liste stehen. Viele Musik- und auch Filmliebhaber sehen das Kopieren von urheberrechtlich geschütztem Material als Kavaliersdelikt an. Das zeigen Studien immer wieder. Es gilt fast schon als schick, einen illegal kopierten Film frühzeitig zu besitzen. 5,2 Millionen Deutsche, davon gehen Schätzungen aus, haben sich schon einmal einen Film aus dem Internet geladen. Die Gesellschaft für Konsumforschung, kurz GfK in Nürnberg, schätzt sogar, dass in Deutschland im letzten Jahr 15,5 Millionen Filme illegal durchs Netz vertrieben worden sind. 4 Milliarden Dollar Schaden gibt denn auch die Filmindustrie in den USA als Schadenssumme an, die durch illegalen Download von Filmen entstanden sei. Frank Patterlong von Spiegel Online hat allerdings den Taschenrechner gezückt und ist skeptisch angesichts solcher Zahlen. Die MPAA, das ist die Lobby der Filmindustrie in Hollywood, geht von 300.000 bis 400.000 Downloads pro Tag aus. Das summiert sich dann auf die stolze Summe von 109 bis 146 Millionen im Jahr. Wenn man jetzt mal anfängt, Rechenspiele zu machen und die 4 Milliarden Schaden durch diese 109 bis 146 Millionen Downloads im Jahr teilt, dann scheint die Filmindustrie damit zu rechnen, dass jeder einzelne Download einen Schaden von 28 bis 35 Dollar verursacht. Da kann man mit Verlaub sagen, hat doch jemand sehr, sehr mutig geschätzt. Der neueste Trend sind übrigens TV-Serien aus den USA, die bei uns erst in ein paar Jahren laufen werden. Einzelne Folgen kann man sich schon einen Tag nach ihrer Ausstrahlung aus dem Netz fischen. Dass das nicht nur in höchstem Maße illegal ist, sondern auch noch ganz schön gefährlich sein kann, das zeigen die steigenden Zahlen von Viren, Würmern und trojanischen Pferden, die in den letzten Monaten im Internet ihr Unwesen getrieben haben. Viele davon werden auch über Musik- und Filmtauschbörsen verteilt. Michael Hoos vom Softwarehersteller Symantec, der Sicherheitslösungen entwickelt. Es ist das generelle Problem, dass ich nie weiß, was schickt mir der andere. Wenn der andere sagt, ich schicke dir den neuesten Hit von Britney Spears, dann kann die Datei auch noch britneyspears.mpeg heißen. Ob das wirklich dann ein Musiktitel ist oder ob das ein getarnter Wurm ist oder ein Trojaner, um meinen Rechner auszuspähen, das kann ich in dem Moment nicht erkennen. Das würde dann zum Beispiel ein Virenschutzprogramm erkennen, in dem Moment, wo es die Datei analysiert, wenn sie auf meinem Rechner ankommt und mir dann sagen, das Ding ist virenverseucht oder da ist ein Trojaner drin und dementsprechend dann agieren. Aber ganz klar, diese Tauschbörsen lassen Tür und Tor offen, um eben auch manipulativ tätig zu werden. Diese Manipulationen können so weit gehen, dass sich kleine Programme in den Computern der Tauschbörsennutzer einnisten, die Angreifern von außen den Zugang ermöglichen. Beim Computervirus MCMAF, der seit einigen Wochen im Netz aktiv ist, bilden alle von ihm befallenen Computer zum Beispiel ein großes Netzwerk, über das Werbemails verschickt werden und Pornoseiten ins Internet gestellt werden, ohne dass die Besitzer der befallenen Rechner etwas davon ahnen würden. Während es mittlerweile in sehr vielen Fällen möglich ist, ein schädliches Programm, das man sich über das Internet eingefangen hat, unschädlich zu machen, bleiben die Verursacher fast immer unentdeckt. Es ist fast unmöglich, ihre Identität festzustellen. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die Basis all dessen, was wir im Internet machen, das Internetprotokoll IP ist, was in seiner aktuellen Version 4, in der wir es alle nutzen, ein paar Schwachstellen beinhaltet. Unter anderem kann man nicht sicher sein, dass der Absender einer Information auch tatsächlich der Absender ist. Man kann diese IP-Pakete, Datenpakete, kann man manipulieren. IP-Spoofing nennt sich das Ganze. Und damit wird es sehr, sehr schwer, einen Angreifer nachzuverfolgen. Ab und zu gelingt es den Behörden dann aber doch, einen Virenschreiber dingfest zu machen. Was man dann erfährt, ist oftmals ganz interessant und lässt Rückschlüsse auf die sonst ja eher im Verborgenen agierende Hackerszene zu. Als man den Verursacher des sogenannten Kurnikova-Virus, der in der Bilddatei der Tennisspielerin Anna Kurnikova versteckt war, zum Beispiel danach fragte, ob er Computerexperte oder Hacker aus Leidenschaft sei, erfuhren die Ermittler? Er hat gar keine Ahnung von Viren und Würmern. Er hat einfach so ein Bastelkit aus dem Internet runtergeladen und hat zweimal links und dreimal rechts geklickt und hat auf einmal einen gefährlichen Virus in die Welt gesetzt. Was wir beobachten ist, dass das Know-how von Angreifern, von der großen Masse der Angreifer immer geringer wird, immer weniger wird, aber dass die Tools, die Werkzeuge, mit denen sie arbeiten, immer schlauer werden. Virenkonstruktionsprogramme sind über einschlägige Foren, wo interessierte Nutzer miteinander in Kontakt kommen, ohne Probleme zu bekommen. Wer heute einen Virus schreiben will, der findet im Internet alles, was er dazu braucht. Und die Hacker sind den ermittelnden Behörden und auch den Softwarefirmen, die Gegenmittel entwickeln, stets einen Schritt voraus. Musik Softwareingenieure bezeichnen die Netzwerke, in denen Computer zusammengeschaltet werden, um zum Beispiel Musik zu tauschen, auch gerne als Grid. Das ist ein anderes Wort für Netz oder Gitter. Während es bei den bisherigen Beispielen darum ging, möglichst viele kleinere Computer zu einem Netz zu verbinden, um zum Beispiel ausreichend Leistung für eine komplexe Aufgabe zu bekommen, gibt es noch eine weitere Spielart von Grid. Und zwar eine, an der die Hardwarehersteller wie IBM, Intel oder Hewlett-Packard zurzeit ganz besonders großes Interesse haben. Nach dem Vorbild der Wasser- und Stromnetze sollen nach ihrem Willen nämlich Zusammenschlüsse von Großcomputern entstehen. Und dabei soll jeder von ihnen seine Leistung allen angeschlossenen Nutzern zur Verfügung stellen. Wird irgendwo Rechenleistung, zum Beispiel für eine Computersimulation, benötigt, wird sie im Grid angefragt. Der Computer, der sie zur Verfügung stellen kann, bekommt schließlich die Aufgabe zugeteilt und bearbeitet sie. Wo genau die spezifische Aufgabe gerade im Grid bearbeitet wird, das muss den einzelnen Benutzer nicht interessieren. So wie ein einzelner Stromverbraucher ja auch nicht weiß, wo genau nun sein Strom herkommt. Grid Computing wird bisher vor allem in Wissenschaft und Forschung genutzt. Karl Solchenbach von der Kölner Firma Pallas, die seit einigen Tagen zum Chiphersteller Intel gehört. Ein Beispiel für den Einsatz von Grid kann zum Beispiel die Vorhersage von Hochwasserschäden sein. Wenn wir wissen, dass es an gewissen Tagen und an gewissen Stellen sehr viel regnet, kann man typischerweise sagen, dass die Wasserstände der Flüsse ansteigen, und man kann durch Simulationen dann berechnen, wie die Hochwasserwelle sich verhalten wird. Man braucht dazu sehr hohe Rechenkapazität, weil man sehr viele verschiedene Szenarien mit hoher Genauigkeit rechnen muss. Diese Rechner stehen typischerweise den hochwasserberechnenden Institutionen nicht zur Verfügung. Und hier könnte durch Grid Computing sehr kurzfristig eine sehr große Rechenkapazität freigestellt werden, wo eben verschiedene Hochwasserszenarien berechnet werden können und wo man zum Beispiel dann sehr früh entscheiden kann, ob man Talsperren öffnet oder nicht. Zukünftig sollen aber auch ganz normale Unternehmen mit der Idee des Grid Computing Investitionskosten sparen. Denn das eigene Rechenzentrum muss dann nur so dimensioniert sein, dass es den Alltagsaufgaben gerade gerecht wird. Unternehmen schauen sich das sehr interessiert an. Es gibt erst Unternehmen, die das einsetzen. Beispiele sind Daimler Chrysler oder die ERDS, die den Airbus baut. Wir wissen von diesen Unternehmen, dass dort dem Grid Computing eine große Zukunft gesehen wird und dass man sich dort vorbereitet, Grid Computing in der Produktion einzusetzen. Welt am Draht. Verteiltes Rechnen war unser Thema heute hier in der Sendung Welt am Draht. Wenn Sie die Sendung noch einmal hören und dabei auch das Manuskript in aller Ruhe nachlesen möchten, dann finden Sie alles, was Sie brauchen, auf unserer neuen Homepage www.swr2.de/wissen. Dort klicken Sie sich dann bis zur heutigen Sendung durch. Dort haben wir auch eine ganze Reihe interessanter Links auf Seiten im Internet rund um die Themen der Sendung zusammengestellt. Noch einmal die genaue Adresse: www.swr2.de/wissen. So, das war Welt am Draht für heute. Mein Name ist Michael Stein. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hören uns. Morgen heißt es in SWR 2 Wissen: Ökologisch und gerecht. Wissenschaftler fordern nachhaltige Politik.